Schalten Sie bitte alle Mobilfunkgeräte ab und legen Sie den Telefonhörer neben die Gabel. Küchen- und Waschmaschinengeräusche trüben den vollen Hörgenuss ebenfalls. Achten Sie auf geschlossene Fenster und versetzen Sie Ihren Raum in angenehm dezente Lichtstimmung. Kerzen sind elektrischem Licht dabei vorzuziehen. Eine dreidimensionale Hörhilfe kann ein gut temperiertes Glas Rotwein sowie qualitativ hochwertige Rauchware sein. Und genießen Sie das Ereignis ohne zu unterbrechen. Wir wünschen eine angenehme Reise und befinden uns nun an den Anfang des Universums. The place to be, Cyrix Radio. Jo, ihr hört den Cyrix Nexus Spezial hier auf Radio HBW 92,5 MHz. Für euch jetzt in the Mix ein Live-Mitschnitt von DJ Vespam, mitgeschnitten im Membranclub in Schlanstedt. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 3 Stunden in the Mix. Mehr Informationen zum Programm, zur Sendung findet ihr im Netz auf cyrix.de. Cyrix. Thank you. Cybrix in the mix. Thank you. Cybrix in London. www.cybrix.de. Thank you. Der immer bleibt. Wir sind ganz anders.